1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir starten in eine neue Talkwoche, wie immer mit einem freien Thema. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Markus und Markus ist 40 Jahre alt. Hallo Markus. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Markus? Ja, ich bin verliebt in meine Ex-Frau. Ich dachte, was kommt jetzt? Ich bin verliebt in meine Ex-Frau. Ja. Ich überlege gerade, was das so bedeutet. Das kann schön sein, es kann aber auch hochproblematisch sein. Ja, das ist richtig. Wie lange seid ihr getrennt? Seit 2000. Ach, so lange? Ja. Seit 2000? Ja. Und wie lange wart ihr mal damals verheiratet? 6 Monate, aber wir waren vorher schon 7 Jahre zusammen. Ah, verstehe. So, und seit wann bist du jetzt wieder verliebt in deine Ex-Frau? Ungefähr seit 6 Wochen. Erzähl mal ein bisschen. Ja, es fing einfach damit an. Ich habe ja noch 2 Söhne. Man hat sie zwar ab und zu mal gesehen, eigentlich auch mehr mit Stress und alles. Mhm. Aber irgendwie kam das dann, ja, sie hat sich dann von ihrem Mann getrennt. Ja, und dann irgendwann kam man wieder ins Gespräch. Ach, halt ganz normal auf wegen meine Kinder halt. Ja, und dann irgendwann über Skype hat sie sich dann mitten mal gemeldet. Moment mal, das sind eure gemeinsamen Kinder? Ja. Ja, aber dann hattet ihr doch all die Jahre Kontakt zwangsläufig wegen der Kinder. Nein, hatten wir nicht. Nein? Gar nicht. Wo sind die? Die Kinder sind bei ihr aufgewachsen? Ja. Und warum hattest du keinen Kontakt zu den Kindern? Weil es, ich weiß es selber nicht genau. Ich habe drum gekämpft, auch vor Gericht und alles. Und ich habe meistens immer verloren. Ja, und dann wollte sie dann auch mitmachen nicht mehr. Halt zum Wohl des Kindes, weil der älteste Sohn von mir, der ist krank. Der hat HDRS. Mhm. Und ja. Dann und wie alt sind die Kinder jetzt? Mein Ältester ist jetzt 15. Und es gibt noch ein Kind? Ja, dann habe ich noch einen, der ist 12. Ja, aber um es ganz klarzustellen, von dieser selben Frau, ne? Genau. Mit dieser selben Frau zusammen, ja. Richtig. Mhm. Und diese Kinder hast du jetzt ja so lange nicht gesehen, seitdem du getrennt bist von... Also ich habe die erste Zeit meinen Sohn immer noch regelmäßig gesehen, aber irgendwie wurde es dann immer schlimmer und dann habe ich erstmal gesagt, so, jetzt unterbrechen wir erstmal den Kontakt, weil es einfach besser für meinen Sohn ist, ne? Mhm. Das heißt, der Jüngste ist dann gerade mal eben gekommen, als ihr euch dann getrennt habt. Richtig. Das ist dann ja, kommt von der Zeit ungefähr so hin. Mhm, genau. Wie kam es denn jetzt, dass nun doch auch wieder der Kontakt zu den Jungs entstand? Ja, das kam eigentlich dadurch, weil mein ältester Sohn, der wohnt jetzt bei Oma und Opa. Und dann fing ja Kontakt eigentlich wieder erst wieder richtig an. Und dann konnte man wieder ganz normal mit ihr wieder reden. Das fand ich auch ganz gut. Ja, dann fing das eigentlich schon bei mir so ein bisschen an, ja, dass das so ein bisschen gekribbelt hat. Immer wenn ich sie gesehen habe halt. Und dann irgendwann kam sie mal zum Gespräch, ja, ich bin bei Skype und dann hat sie gesagt, ja, wie ist der Name? Mhm. Dann habe ich ihr den gesagt und dann irgendwann hat sie sich dann bei mir gemeldet. Und dann haben wir halt immer ein bisschen geschrieben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade Langeweile. Und sie dann so, ja, ich auch. Ich so, kann ich rumkommen auf einen Kaffee? Ja, kannst du machen. Ja, dann fing das natürlich alles an, ne? Wie weit muss man da gehen, bis zum Kaffee zu ihr zu kommen? Tja, das habe ich mich eigentlich auch gefragt. Nein, ich meine, wie weit das entfernt ist. Ah, das ist praktisch 15 Minuten Fahrt. Ach so. Das ist gleich in der nächsten Stadt. Und dann bist du rübergegangen oder rübergefahren zum Kaffee wurde Kaffee getrunken. Und wo ist irgendwas schon passiert wieder zwischen euch beiden? Ja, an dem Abend. An dem Abend? Mhm. Wie weit seid ihr gegangen? Bis zum letzten. Stelle ich mir verrückt vor, wenn man 12 Jahre getrennt war, dann auch eine unschöne Geschichte hinter sich hat wegen der Kinder. Das hat ja auch Schatten geworfen, große. Ja, ja. Wenn man dir untersagt hat, deine Kinder zu sehen, das ist ja schon sehr schlimm. Sie wollte das nicht, dass du die Kinder siehst. Mhm. Was ich schon unverzeihlich finde, wenn die Verhältnisse in Ordnung sind, dann wenn eine Frau das untersagt. Mhm. Aber das hast du jetzt alles vergessen. Nee, nicht so wirklich, aber es kribbelt wieder, ne? Wer hat sich denn damals eigentlich von wem getrennt? Sie hat sich von mir getrennt. Warum? Ja, sie wollte eigentlich ihr Leben noch mal leben. Ja, aber sie hatte 2 Kinder und... Ja, jetzt hat sie 6. Jetzt hat sie 6 Kinder? Ja. Holla. Wie alt ist sie? Sie ist 31. 31? Nee, das kann ja nicht sein. Doch, die ist 31. 31, Moment mal. Die ist 12 Jahre seit ihr getrennt. Dann war die 19. Genau. Und ihr wart 7 Jahre vorher zusammen? Mhm. Also eine Kinderbeziehung, Jugendbeziehung? Es war eine Jugendbeziehung gewesen, ja. Das ist ja krass. Und jetzt hat sie 6 Kinder, aber die Männer oder der Mann, der restliche, also der Mann für die anderen Kinder ist weg. Der ist noch da. Die leben wohl in Scheidung und die leben jetzt erstmal getrennt. Was für ein Gefühl hat sie denn zu dir? Hat sie irgendwas gesagt? Ja, es kribbelt wohl bei ihr auch so ein bisschen. Ne? Ja, kribbeln ist ja nur so eine Sache, aber ja, gehst du wirklich so weit, wie du es gerade gesagt hast, dass du meinst, du bist verliebt, richtig verliebt? Es kribbelt immer sehr doll im Bauch. Also wenn ich bei ihr bin oder wenn ich so höre, das ist auf jeden Fall ein Frühling, kann man sagen. Du bist auf jeden Fall Solo, davon gehe ich jetzt aus. Ich bin Single, ja. Ja, schon lange? Jetzt schon seit 2 Jahren jetzt. Hast du denn auch noch Kinder bekommen? Ich habe noch eine kleine Tochter. Oh, da ist ja ein riesen Clan, wächst da ja zusammen. Ja. So in der wildesten Fantasie, könntest du dir vorstellen, mit ihr wieder richtig zusammenzukommen? Also vorstellen könnte ich es mir, ja. Und dann ist das Patchwork-Familie. Ja, das könnte man also sagen, ja. Und das ist für dich auch okay, dass dann so viele Kinder da noch dazu kämen und für die du dann auch Verantwortung tragen müsstest. Ja, also ich liebe Kinder über alles. Also es gibt nichts Schöneres als Kinder. Wieso hat die das denn damals dir untersagt, dass du Kontakt zu deinen Söhnen hast? Ich weiß nicht, wie das kam. Ob das von dem neuen Freund mit auskam oder sowas, keine Ahnung. Hatte sie den denn schon, als sie sich von dir getrennt hat? Nein. Das waren mehrere Männer. Also gut, die Vergangenheit können wir nicht aufklären. Tatsache ist jetzt, dass ihr beide wieder irgendwie auf jeden Fall zusammengekommen seid, durch gewisse Umstände, und es bei dir kribbelt und bei ihr irgendwie auch kribbelt. Genau. Markus, ja Gott. Warum nicht? Es gibt alles, hat alles schon gegeben, dass Leute auch wieder mit ihrer Frau zusammengekommen sind, von der sie getrennt waren. Ja, dann. Ja, ist doch richtig. Es gibt ja keinen, wenn du ihr das vergeben kannst, was damals gelaufen ist, was immer das auch im Detail war, wenn du ein gutes Gefühl heute zu der Frau hast. Also ich habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann nur zu, würde ich sagen. Mhm. Oder hast du Bedenken? So, ich habe so ein bisschen Bedenken, habe ich ja. Welche Bedenken sind das? Kannst du die ein bisschen näher erklären? Die muss ich erstmal scheiden lassen. Mhm. Das wäre das Erste, weil eine Dreiecksbeziehung, das habe ich schon hinter mir, mit ihr. Da, wo wir uns kennengelernt haben, hat sie einen Freund gehabt. Hör mal, Moment mal, als ihr euch kennengelernt habt, war die 13, 14? Ich weiß. Wie, und da hatte die schon einen Freund? Da hatte ich schon einen Freund, ja. Na ja, gut, das sind Kindergeschichten. Das ist lange her. Alles Kindergeschichten, genau. Ja. Das ist wohl wahr. Okay, sie müsste sich scheiden lassen. Genau. Gebongt, sehe ich auch so. Wenn dann Nägel mit Köpfen. Richtig. Welche Bedenken hast du noch? Ja, sie hat damals viel, viel Geld ausgegeben auf meine Kosten. Oh. Viel, viel Geld heißt? Es waren ungefähr damals so zwischen 15.000 Mark. Das heißt, die junge Dame konnte damals mit Geld nicht umgehen. Richtig. Kann sie es heute? Ich glaube schon, ja. Aber du weißt es nicht, natürlich, kannst du gar nicht wissen. Nee. Weil du so nicht in den Alltag reinguckst. Ja. Gibt einem zu bedenken sowas. Ja, das ist wohl wahr. Gibt's noch was? Nö, eigentlich nicht. Nee. Markus, dann lass es doch einfach langsam angehen. Du musst ja nicht, um Gottes Willen, nicht jetzt gleich nächsten Monat oder im Herbst schon wieder heiraten. Nein, hast du auf jeden Fall nicht. Geh ganz langsam ran, beobachte die Frau, wie sie sich verhält, teste sie genau, ob sie sich wirklich verändert hat. Mhm. Und wenn das so sein sollte, dann spricht ja nichts dagegen, dass man das wieder auffrischt, das Ganze. Ja, das ist gut. So würde ich es machen. Schön vorsichtig rangehen, nichts, auf keinen Fall irgendetwas und überstürzen. Ja. Ja? Das mache ich. Dann wünsche ich viel Glück und alles Gute. Jo, danke. Tschüss, Markus. Ciao. Jo, tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer. E-Mail domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben und verfasst die Mail nicht zu lang. Wenn die zu lang ist, dann ist das für die Kollegen immer sehr zeitaufwendig, das alles zu lesen. Nur so ein paar Stichworte zu eurem Anliegen, das langt dann schon. Ihr werdet dann hier zurückgerufen. So, jetzt habe ich zwei Leute hier, das freut mich. Miriam und Christian. Hallo. Spreche ich zuerst mit Miriam? Ja, genau. Habt ihr ein Doppeltelefon oder musst ihr den Hörer hin und her reichen? Nee, wir müssen hin und her reichen. Ah. Miriam ist, sehe ich hier, 19 Jahre. Genau. Und Christian ist 29. Mhm. Warum ruft ihr beiden an? Ja, also wir führen seit anderthalb Jahren eine Fernbeziehung zwischen Düsseldorf und Berlin. Ja. Und ja, also so eine richtig schlimme Fernbeziehung ist es eigentlich gar nicht, weil wir alle unser Geld da rein investieren in die Bahn, damit wir Tickets kaufen können. Also ihr pendelt jedes Wochenende hin und her, kann man sich ja, das... Ja, so ungefähr. Ja. Also jetzt habe ich meine Schule fertig, das heißt, ich kann auch öfters hier hinkommen. Vorher hat er immer mich besucht. Wo wohnst du denn? In Düsseldorf. Und er wohnt in Berlin? Ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Ja, und es ist so, dass ich irgendwie ziemlich eifersüchtig bin auf eine einzige Person, und zwar seine Ex, mit der er ein 8 Jahre altes Kind hat. Mhm. Ja, und damit kommen wir langsam beide überhaupt nicht mehr klar. Also ich terrorisiere ihn da ziemlich mit und merke halt jetzt von Mal zu Mal, wie sehr es ihm doch nahe geht und wie traurig und deshalb auch irgendwie wütend ihn das eben macht. Gibt es denn einen Grund, Miriam, dass du einfach... Nein, absolut gar nicht. Also, weniger als gar nicht. Er hat nicht irgendwelche Anstrengungen unternommen, nochmal mit der Ex was zu machen oder so? Nee. Gar nicht. Also er ist eigentlich damals eher froh gewesen, sie los zu sein. Und er kann auch eigentlich, hat kein gutes Wort mehr für sie übrig. Ja. Sie ist eigentlich überhaupt gar keine Gefahr. Die lebt auch in Berlin? Ja. Ja, und das Kind sieht deinen Freund, der Christian, oft? Ja, also er ist eigentlich fast mehr hier als bei seiner Mutter. Ach so. Ja. Mhm. Also hier heißt dann sogar in wo? Nee, also hier in Berlin. Ach, du bist jetzt in Berlin, ah ja. Genau, ich verstehe. Kommst du denn mit dem Kind klar? Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Warum bist du denn dann eifersüchtig auf die? Ja, das kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt seit über 2 Jahren, 2,5 Jahre glaube ich schon, bin ich auch selber in Psychotherapie. Mhm. Und seit das jetzt dieses Problem halt schlimmer wird, rede ich auch da des Öfteren darüber. Und meine Therapeutin sagt eigentlich auch, dass es gar keine richtige Eifersucht sein kann, weil ich ihm niemals unterstelle, dass da noch irgendwas ist, dass er sich da was vorstellen könnte oder sowas, dass er mir fremdgehen würde auch nicht. Ich weiß, dass er mich über alles liebt. Es ist irgendwie ganz merkwürdig. Ja. Jetzt gibst du mir netterweise mal den Christian, damit er mir so seine Sichtweise mal erzählen kann. Okay, alles gerne. Klar. Ja, hallo Domian. Hallo Christian, jetzt habe ich schon die Geschichte so grob erzählt bekommen von Miriam. Es gibt überhaupt gar keinen Anlass, eifersüchtig zu sein. Nee, absolut nicht. Diese Frau ist für dich absolut abgehakt. Aber sowas von, also wir haben halt den normalen Kontakt, den man haben muss, wenn man noch ein Kind zusammen hat. Na klar. Mhm. Wir machen also nicht Party zusammen, wir gehen nicht zusammen feiern oder so, wo ich finde, da hätte sie eine berechtigte Sorge. Mhm. Da ist einfach nichts. Also sie schreibt mir natürlich mal eine SMS oder ruft mal an. Mhm. Das geht dann um Sachen wie, wann nimmst du den Kleinen oder wann muss er zum Fußball oder halt solche Kleinigkeiten. Mhm. Aber das sind das ist für sie halt ein Dorn im Auge und zwar ein extremes. Also wenn ich nur dieses Handy in die Hand nehme, dann guckt sie mich schon an wie, ja, als wenn ich ihr schon fremdgegangen wäre. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber ja, letztendlich macht sich das so breit. Und ich sag mal, in dem ersten halben, dreiviertel Jahr, sage ich mal, konnte ich damit gut umgehen, beziehungsweise auch sie selber konnte damit gut umgehen, oder besser umgehen. Also es war am Anfang nicht so schlimm. Genau, es war am Anfang nicht so schlimm und es hat sich aber auch in der Zwischenzeit nichts, also es ist nichts passiert oder sowas, wo man jetzt erklären könnte, hey, das hat die Sache jetzt aber auch schlimmer gemacht. Deine Lebenssituation ist genauso wie am Anfang. Ja, mit ihr und mit dem Kind. Das ist alles ganz so, wie als du Miriam kennengelernt hast. Ganz genau, also da hat sich nichts verändert. Es ist bei uns auch in der Beziehung nichts vorgefallen oder so. Hast du denn den Eindruck, dass sie deinen Sohn komplett akzeptiert? Ja. Also das muss ich sagen, was sie kann, ist das vollständig auszublenden. Sie hat Hass auf sie. Sie kann sie nicht ausstehen, wenn es um sie geht, das ist ein rotes Tuch, aber das lässt sie absolut nicht an ihm aus. Also wenn er von seiner Mutter erzählt, dann reagiert sie da völlig normal drauf und redet mit ihm auch und so. Also sie lässt das wirklich vollkommen nur, in Anführungsstrichen, nur an mir aus, ja. Das heißt, das ist, wenn das Kind da ist und ihr zu dritt seid, ist immer gute Stimmung? Ja, immer. Also wie gesagt, da wenn dann theoretisch was wäre, dann würde sie das auch mit mir irgendwie noch hintenrum irgendwie besprechen, mich vielleicht eben zur Seite nehmen oder so, aber vor dem Kind wird nichts ausgetragen, das rechne ich auch ziemlich hoch an, weil es ja offensichtlich ein Problem ist, was sie hat, was sie nicht so richtig kontrollieren kann. Ja, ja. So, jetzt erzähl mir mal, wie sich diese Eifersucht äußert bei ihr. Ja, das ist, also ich kann jetzt das Beispiel von heute bringen, das ist natürlich am besten. Das Handy lag am Ladegerät und ich hatte noch geschlafen und dann ist sie da rangegangen und dann war da irgendwie eine SMS von ihr, so irgendwie, die offensichtlich aber nicht an mich gerichtet war, was sie aber nicht wusste. So, und dann kam ich rein. Dein Ex hat dir eine SMS geschickt, die aber nicht an dich gerichtet war. Ja, genau. Also nehme ich an, denn ich hatte mit ihr vorher nicht geschrieben. Dann kam ich einfach ins Zimmer rein, habe schon gemerkt, also sie hat ein Gesicht gezogen und war irgendwie sauer, traurig, ja, wie auch immer. Ich habe sie dann direkt, beziehungsweise sie hat dann erzählt. Was stand denn drin in der SMS? Was stand da nochmal drin? Da stand, glaube ich, nur drin, ja, wo soll das denn sein, stand da drin. Ja? So, also nichts Aufregendes, gar nichts. Ich hatte ihr auch nicht vorher geschrieben. Und um es mal kurz zu machen, das hat sie aber angenommen. Sie hat angenommen, ich hätte hinter ihrem Rücken einfach eine SMS geschrieben. Darauf kam jetzt die Antwort und ich hätte sie einfach nicht erzählt. So, um das mal ganz kurz so abzukürzen. Was, um es mal kurz einzuwerfen, ja auch nicht schlimm wäre, wenn du hinter ihrem Rücken der Frau eine SMS schreibst, wenn irgendwas zu regeln gilt. Das wäre theoretisch nicht schlimm. Ich bin aber schon so weit gegangen. Ich versuche sie zu unterstützen in dieser Sache. Ich sehe das ja auch, sie sieht das ja auch selber als Problem. Ich versuche sie also zu unterstützen. Mhm. Und dann hatten wir abgemacht, dass ich ihr halt immer sage, wenn ich ihr schreibe. Ja. Damit sie sich selber ein bisschen besser fühlt und so. Ja. Und natürlich, ich sehe das auch so. Eigentlich ist da nichts Schlimmes bei, denn ich schreibe dieser Person tatsächlich nur, wenn es um unser Kind geht. Ja. Finde ich schon einen Schritt zu viel. Du musst, ich werde es der Miriam gleich auch persönlich sagen, du musst der Miriam nicht immer sagen, wenn du mit dieser Frau SMS-Kontakt hast. Das ist Quatsch. Ja. Das macht euch ja hysterisch, euch beide. Auf jeden Fall. Wie hat sie denn heute dann weiter reagiert? Ja, also ich muss dazu sagen, dass sie auch sehr, sehr schnell dann aber ihre Meinung gedreht hat. Ich habe ihr kurz, also das Problem ist, ich bin am Anfang, konnte ich immer noch ruhig bleiben und mittlerweile schaffe ich das leider nicht mehr. Na klar. Es belastet mich so sehr, dass ich dann sie leider auch ein bisschen lauter dann angegangen bin und gesagt habe, Mensch, ich habe ihr aber nicht geschrieben. Verdammt nochmal, dann hat sie die SMS eben falsch abgeschickt. Wie oft kommt es denn vor, dass ihr wegen dieser Sache scheitert? In letzter Zeit leider immer häufiger. Was heißt das? Täglich? Ich schätze jetzt einfach mal so alle 2 Wochen bestimmt mittlerweile, alle 2-3 Wochen so. Mit zunehmender Tendenz. Ja, genau. Und wie gesagt, ich mache das schon teilweise so, dass ich das Handy einfach beiseite lege und selber gar nicht drauf. Also ich nehme schon so schützende Haltung an und denke mir so, Mensch, bloß weg mit diesem Handy, bloß lieber am Abend mal einmal kurz drauf gucken, weil ich halt Angst habe, dass sie darauf irgendwie reagiert. Und mir ist natürlich klar, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Das ist nicht der richtige Weg, auf keinen Fall. Jetzt gibst du mir bitte die Miriam nochmal, Christian. Alles klar, okay. Ja. Das ist heftig, Miriam. Ja. Da muss sich aber ganz gravierend was verändern. Ja, muss es auch. Ich glaube, dass ihr, so wie ihr beide redet, habe ich das Gefühl, dass ihr eigentlich eine gute Beziehung habt. Ja, ist auch so. Alles andere ist perfekt. Es ist alles andere perfekt. Ja. Dann mach in Gottes Namen das nicht kaputt. Ja, will ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe in meiner Therapie, bin ich dran, darüber zu sprechen. Mhm. Ich habe jetzt sogar, also ich lehne eigentlich so Medikamente, irgendwie Antidepressiva oder sowas, habe ich eigentlich bisher eher abgelehnt. Ich habe immer gesagt, ich will das so in der Therapie schaffen. Habe jetzt allerdings auch schon gesagt, dass ich mir vielleicht doch mal einen Psychiater suche, der mir vielleicht so einen Neuroleptika verschreibt, weil es hat nichts mit Depressionen zu tun, sondern es ist eher so diese, dass so die Emotionen irgendwie eine Übermacht gewinnen. Und das soll das ja irgendwie eindämmen. Weißt du, wenn du in guten ärztlichen Händen bist, ist auch nichts dagegen einzuwenden, mal vielleicht für einen gewissen Zeitraum ein gutes Medikament zu nehmen. Ja. Man muss das nicht grundsätzlich ablehnen. Ja, genau. Das denke ich mir jetzt nämlich auch, weil es so extrem ist. Ja, weil so wie ihr das jetzt schildert, ist das ja tragisch, wenn ihr euer Glück, ich sag's mal so, wenn ihr euer Glück kaputt machen würdet wegen dieser Angelegenheit. Ja. Ich finde es auch schon zu weit, habe ich gerade zu Christian gesagt. Er muss dir gar nicht immer erzählen, wenn er mit seiner Ex simst. Ja. Das ist auch so. Das sehe ich absolut ganz genauso. Ja, da gibt's ja Sachen zu regeln, mit dem Kind abholen und irgendwas. Das muss er gar nicht dir jedes Mal erzählen. Das hat das ist egal. Da muss man keine großen Worte drüber verlieren. Ja, natürlich, klar. Also so rational ist dir das alles klar? Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch so, hat er ja gerade gesagt, wenn ich dann, ich sag jetzt mal so blöd, meinen Ausraster irgendwie kriege und er mich dann ja sozusagen in die Schranken weist, dann kann ich auch wirklich von einer auf die andere Sekunde wieder umkippen ins rationale Denken und die Sache hat sich für mich. Das ist gut, das wollte ich gerade fragen, wie lange das noch nachwirkt dann? Ja. Nee, das ist also, wenn wir uns einmal anfahren deswegen, dann kann das wirklich in Sekundenschnelle, ist das wieder okay. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe jedes Mal ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, auch was diese Kontrollsachen angeht. Mhm. Ich versuche schon immer, also dieses zum Beispiel Handy kontrollieren, ich versuche das immer mir selber zu sagen, nein, tu es jetzt nicht. Du darfst niemals sein Handy kontrollieren. Das ist ein so großer Vertrauensbruch. Ja. Stell dir mal vor, das wird jemand mit dir machen. Ja. Das muss absolut tabu sein. Ja. Das ist sein Ding, da guckt er nur rein und niemand anders sonst. Ja. Und die Liebe muss so stark sein, dass man Vertrauen hat, dass da nicht irgendwelche komischen Sachen passieren. Ja, so soll es sein, auf jeden Fall. Also, sprich mit deiner Therapeutin nochmal drüber. Ja. Und wenn es medikamentös irgendwie in die Richtung gehen sollte, dann ist das mal okay. Ja. Darüber hinaus würde ich mich natürlich nicht auch nur auf ein Medikament verlassen, sondern mich noch mehr trainieren. Und auch in der Disziplin mehr versuchen zu trainieren. Und dass du vorher dir immer so sagst, wenn wieder irgend sowas kommt, dann denk dir irgendeine Strategie aus, dass du aus dem Raum rausgehst und erstmal ein bisschen durchatmest oder irgendein Trick so für dich. Ja, ich hab mir jetzt überlegt, dass ich mir selber einen Brief schreibe, weil ich immer das Gefühl habe, dass sozusagen, was ich schriftlich vor mir habe, das kann ich eher glauben als das, was so eben nicht so da ist. Ja, finde ich gut. So Sachen können manchmal Wunder wirken, wenn man sich selbst so austricksen kann dann. Oder man selbst. Genau. Ja. Also, sei froh und glücklich, dass du den netten Christian hast. Ja, das bin ich. Ja. Und du sprichst mit der Therapeutin nochmal und du versuchst dich besser noch in den Griff zu kriegen und zu trainieren. Ja. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, hoffentlich. Schöne Grüße an Christian nochmal und euch beiden viel Glück und lasst euch nicht so sehr beuteln von der Hin- und Herfahrerei Düsseldorf-Berlin. Ja, ist ja hoffentlich nicht mehr so lange. Ach so, es gibt was, verändert sich was? Ja, also jetzt bin ich halt mit Schule fertig und wir überlegen jetzt so langsam den Schritt zum Zusammenziehen. Dass du nach Berlin gehst? Genau, ja. Sehr, sehr gute Entscheidung. Ja. Kann ich nur unterstützen. Liebe Miriam. Kann ich mit deiner Psychologin denn auch irgendwie nochmal sprechen? Sehr gerne. Ich dachte, es wäre jetzt nicht nötig, weil du eine hast, aber wir... Ja, aber wer weiß, mehrere Meinungen sind nicht verkehrt. Absolut. Gute Einstellung. Dann würde ich Christina, meine Therapeutin, Psychologin, hier gleich anrufen. Du legst bitte auf und die meldet sich gleich. Alles klar. Okay, ciao. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, 1.21 Uhr haben wir und diese Woche haben wir natürlich auch eine Themenwoche. Eine Themenwoche ist gut. Eine Themennacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, ich habe nicht viel davon, Haare. Und ich frage euch, hattet ihr schon mal einen Unfall mit euren oder wegen eurer Haare? Haben Haare für euch einen besonderen sexuellen Reiz oder eben vielleicht überhaupt keinen sexuellen Reiz und ihr sagt deshalb, die müssen weg, die Haare? Ja, und was fällt euch ein zum Thema Haare und Krankheiten? Wenn ihr gerne mit mir über das Thema Haare sprechen wollt, dann meldet euch am besten jetzt zunächst erstmal per Mail domian@wdr.de oder gerne dann natürlich am Mittwoch vor der Sendung und auch während der Sendung. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag unser Hauptthema Haare. Heute freie Themennacht und ich freue mich auf den Jan. Jan ist 33, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Jan, um was geht's bei dir? Ja, es ist halt ist eine komplizierte Geschichte bei mir. Ich habe seit 12 Jahren in einer Beziehung. Ja. Mit einer Marokkanerin. Also wir haben uns vor 12 Jahren kennengelernt und die Mit einer Marokkanerin, ja. Die ersten 4 Jahre war auch alles gut, sage ich mal. Wir sind in Urlaub gefahren, haben viel Zeit miteinander verbracht, wie es halt alles so ist in der Beziehung. Und ja, und dann hat ein Marokkaner geheiratet. Hat halt zu mir gesagt, wie gesagt, die Eltern würden das nicht akzeptieren, hin und her, wenn sie ihr, wenn sie einen Deutschen vorstellen würde und, Ihr wart 12 Jahre zusammen und dann hat sie einen Marokkaner. Wir waren 4 Jahre zusammen. Wir sind jetzt mittlerweile 12 Jahre zusammen. Achso, ihr wart 4 Jahre zusammen und dann hat sie einen Marokkaner geheiratet, ja, und ihr seid trotzdem zusammen geblieben. Wir sind zusammen geblieben, ja, also sie, geht das Risiko quasi ein mit mir und ich gehe das Risiko quasi auch mit ihr ein. Und wo lebt denn der Marokkaner? Ja, der lebt bei ihr und bin verheiratet. Ja, ich dachte, sie wäre in Marokko mit einem Marokkaner verheiratet. Nein, nein. Also sie hat hier wirklich eine Wohnung, eine Familie, ja, mit dem auch Kinder schon? Ja, Kinder weiß ich nicht, das ist halt auch so ein Ding. Also das weißt du nicht? Das weiß ich nicht. Sie sagte mir, sie hatten keine Kinder. Aber jetzt habe ich halt über 3-4 Ecken schon mal öfters gehört, dass da doch Kinder im Spiel sind. Und jetzt bin ich halt manchmal schon am Spinnen, dass ich ihre Lohnabrechnung kontrollieren will, ob da Kinder eingetragen sind. Und Moment mal, die wohnt in einer eigenen Wohnung mit ihrem Mann. Ja. In einer Stadt, in der du auch wohnst. Ja, richtig. Ja. Und wie oft siehst du sie? Ja, wir sehen uns so 4-5 Mal die Woche. 4-5 Mal die Woche. Und das ist, sie ist ja jetzt schon dann 8 Jahre verheiratet. Acht Jahre verheiratet. Ja. Und in diesen 8 Jahren hat sie dir nichts erzählt von den Kindern? Wenn es denn ja, Kinder weiß, gibt? Ja, wenn es welche gibt, ja. Wie läuft denn das denn ab, wenn ihr euch seht? Wo seht ihr euch? Wie lange seht ihr euch? Ja, bei mir. Und sie gaukelt ihrem Mann dann halt vor, Schichten hin und her und dass die Schichten so und so gelegt sind. Und dann ist halt 4-5 Stunden bei mir, sag ich mal, an dem Tag, wo wir uns sehen. Aber ja, das eigentliche. Und ihr Mann, ihr Ehemann hat keinen blassen Schimmer von dir? Ja, ich denke mal nicht. Sonst, ich denke mal nicht, dass er das mitmachen würde. Natürlich nicht. Hast du denn? Du bist Single. Ja, also ich habe jetzt vor einem Jahr, also ich hatte auch schon mal Bekanntschaften in den Jahren, weil ich mir auch nicht hundertprozentig sicher war. Dann habe ich dann immer wieder für sie entschieden. Aber jetzt seit einem Jahr habe ich, sage ich mal, auch was Ernstes am Laufen. Habe ich auch eine neue Frau kennengelernt. Und bist du des Wahnsinns, sowas, dich in sowas hinein so zu verstricken? Ja, das ist halt alles frischer kompliziert geworden. Irre ist das. Ich meine, die Geschichte mit deiner marokkanischen Freundin finde ich schon Wahnsinn. Und dann hast du jetzt auch noch eine andere Freundin, eine Hauptfreundin oder wie man das nennen mag, die wiederum natürlich nichts von der Marokkanerin weiß. Genau, richtig. Und die Marokkanerin weiß auch nichts von dieser neuen Frau? Nein. Was machst du denn da, Mann? Ja, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ja, weil die ersten 4 Jahre, sage ich mal, vor dieser Heirat, wo wir viel Zeit in der verbracht haben, war halt alles wunderbar, sage ich mal. Ja, aber Jan, das ist ganz lange her. Ja, aber... Eigentlich hättest du in dem Moment, als sie sich auf diese Heirat eingelassen hat, hättest du gehen müssen. Aber okay. Ja, aber die Gefühle, ja, das weiß man ja. Wie gesagt, ja, Gefühle sind halt da, sag ich mal. Und Liebe kann man nicht einfach so abstellen. Und sie hat das ja auch mitgemacht, sag ich mal. Sie ist das Risiko ja auch bereit einzugehen. Also ja, ich denke nicht, dass sie was für mich empfindet. Aber was ist das denn von vermurkstes Leben? Ja, nur mal jetzt diese Geschichte, du und die Marokkanerin, das ist ein extrem vermurkstes Leben. Ja, die sagt ja auch immer wieder, sie will sich von ihm scheiden lassen, sobald es möglich ist. Ja gut, das sagt sie seit 8 Jahren wahrscheinlich. Ja, stimmt schon. So, und jetzt hast du auch eine neue Freundin. Das heißt, da ist noch ein neuer Druck für dich und noch eine auch eine Gewissensbelastung entstanden. Ja, natürlich. Ich fühle mich immer zerrissen, Was empfindest du denn für deine neue Freundin? Ja, ich liebe sie, sonst würde ich das ja, wie gesagt, also ich habe Gefühle, ich liebe die Frau auch. Also das hört sich jetzt blöd an, aber ist so, ja. Warum hast du dich denn jetzt überhaupt auf eine neue Sache noch zusätzlich eingelassen? Ja, weil mir halt Sachen fehlen, die ich früher hatte und jetzt mittlerweile vermisse. Ja, klar. Nähe, Zeit, wie soll man das sagen, ja, was halt so. Aber so kann man nicht leben. Natürlich nicht. Nee, so belügst und betrügst du deine neue Freundin. Ja. Die würde das an Wolken fallen, wenn die das erfahren würde. Ja, auf jeden Fall. Und du tust ja sehr, sehr Schlechtes an, wenn du diese Sache da mit der Marokkanerin auch weiter so laufen lässt. Du bist ja frustriert. Wahrscheinlich hast du dich auf eine neue Geschichte eingelassen, weil du letztendlich frustriert bist. Ja, natürlich, weil mir da was fehlt. Ja, genau. Ich hatte, und mittlerweile misse. Ja. Mensch, du musst aber richtig Großputz machen in deinem Leben. Ich liebe die Marokkanerin trotzdem. Also was heißt trotzdem? Ich liebe die Frau, sonst würde ich das ja nicht mitmachen. Sonst würde ich mich da gar nicht in dieses Chaos begeben. Was meinst du, was Menschen alles mitmachen? Und sie sagen dann immer, ja, das ist die Liebe oder ich liebe sie. Ich finde, manchmal sind die Gegebenheiten so, dass man dann irgendwann gar nicht mal von Liebe reden kann. Mich würde es zum Beispiel auch sehr provozieren an deiner Stelle, dass diese marokkanische Frau, wie lange lebt ihr in Deutschland schon? Ja, seit ihrer Geburt. Seit ihrer Geburt. Also, ich hatte es mir schon fast gedacht, dass die nicht so viel Courage hat, dass sie sich damals schon für dich entschieden hat und gegen ihre Familie. Das würde mich sehr kränken, sage ich dir. Allein die Vorstellung, dass die da mit dem anderen rumvögelt. Ich sag's mal so, wie es ist. Natürlich ist das krass. Ja. Ja, was soll ich sagen? Da wäre bei mir so dieses große, tolle Liebesgefühl aber erheblich angekratzt schon, wenn ich mir das alles vorstelle. Das blendest du alles aus, glaube ich. Ja, teilweise auf jeden Fall. Mhm. Das stimmt schon. Wie gesagt, ich hatte auch in den 12 Jahren, sage ich, auch Affären, sage ich mal, weil ich was vermisst habe, aber es ist halt jetzt, einem Jahr. Ja, aber es eskaliert ja jetzt, wenn das eine... Naja, natürlich. Ja. Es wird immer immer schlimmer, sage ich mal. Weil die andere Frau verlangt auch immer mehr von mir, sage ich mal. Also Jan, ich kann dir wirklich, ich finde, das ist ein ganz klarer Fall. Ich finde, dass du klare Verhältnisse in deinem Leben schaffen musst. Ja. Klare Verhältnisse, die auch für dich gut sind, aber klare Verhältnisse, die für alle gut sind. Das heißt, es gibt jetzt Varianten. Die erste Variante ist, du trennst dich endgültig von der Marokkanerin und konzentrierst dich auf deine Freundin. Ja. Zweite Variante ist, du trennst dich von deiner Freundin und sagst deiner marokkanischen Freundin, pass mal auf, ich habe jetzt so lange gewartet, wenn jetzt nicht binnen eines halben Jahres was geschieht, ist Schluss. Ja, richtig. Das habe ich dir klar. Ich habe ja auch nie Pistole auf die Brust gesetzt, ist ja klar. Ich glaube aber, dass sie so taktiert mit dir und sie hat das mitgekriegt, dass sie das machen kann. Ja, klar, die kennt mich ja auch schon eine gute Zeit lang. Sicher, die weiß, wie die mich zu handeln hat, ja. So, das sind die beiden Möglichkeiten. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Die dritte Möglichkeit, das jetzt so weiter laufen zu lassen, wie du es jetzt im Moment hast, finde ich unter aller Sau. Ja, es gibt irgendwann einen riesen Knall und Also einmal deiner neuen Freundin gegenüber, aber ich finde es eben auch nicht gut für dich, weil du dich dabei nicht gut entwickeln kannst und fühlen kannst. Ja. Du hast ein schlechtes Gewissen, du bist frustriert und es ist alles irgendwie, es ist so ein Murks. Es ist für dich und dein Leben, du bist 33 Jahre alt, ist das alles ist es nicht gut, das bremst dich einfach. Deswegen musst du da Tabula Rasa machen, du musst einen Neuanfang machen. Ja. Ja, sicher, das weiß ich, hört sich jetzt gut an, das weiß ich alles selber, aber es ist halt schwer, ja. Ist mir klar. Aber manchmal muss man solche Sachen auch immer wieder mal von anderen Leuten einfach so gesagt kriegen und irgendwann kapiert man es dann auch und tut's. Ja. Mit wem redest du denn über so Sachen? Ja, also meine Familie weiß das so mehr oder weniger. Ich habe viel Familie. Meine Mutter weiß das und ein guter Freund, also weiß das jetzt richtig intensiv, sage ich mal, wie das abgeht. Der weiß auch alles, von der neuen Freundin und von dem Freund. Ja. Und was sagt der Freund? Ja, das ist ja, was du mir sagst, ja. Und deine Familie, was sagt die? Ja, meine Mutter, wir haben ein gespaltenes Verhältnis, das ist eine komplizierte Geschichte, die versuchst ja mehr oder weniger aufzuhalten. Aber mein Freund sagt, quasi dasselbe, was du sagst, ja. Ja. dann ist dem nichts mehr hinzuzufügen, Jan. Ja, denke ich auch. Dann musst du irgendwann, ich hoffe für dich bald, handeln. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, recht hast du, ja. So plötzlich das anhört. So plötzlich das anhört, ja. Irgendwann ist ein Problem, ist dann besprochen und ich kann das gar nicht mehr sagen. Dann wünsche ich, wie auch immer du es machst und wie du dich entscheidest, gutes Gelingen und alles Gute. Okay, danke. Mein Lieber, alles Gute. Tschüss. Ja, ciao. Ciao. Ciao. 1.35 Uhr haben wir und hier ist Herbert, der ist 62. Hallo Herbert. Hallo, schönen guten Abend. Hallo Herbert, und was geht's bei dir? Ich hab ein Riesenproblem. Ich lebe seit 13 Jahren mit einer tollen Partnerin zusammen und die hat auch zwei Kinder und eins dieser Kinder ist Altenpflegerin und die hat vor 10 Jahren zwei Leute umgebracht und 8 Leute versucht, noch weiter umzubringen. In ihrem Beruf? In ihrem Beruf. Die hat 2 alte Menschen umgebracht? Ja, genau. Wie und warum? Mit Insulinspritzen, weil die Leute sie angeblich gebeten haben, sie von ihrem Leid zu erlösen. Ist sie dafür strafrechtlich verfolgt worden? Ja, natürlich. Ja. Man hat das rausbekommen und sie ist zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das war für die Mutter, also für meine Lebensgefährtin, war das eine Katastrophe. Und ich habe sie... Also, glaubst du ihr, dass sie das aus einem mitmenschlichen Beweggrund gemacht hat? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe die Mutter unterstützt. Ich habe sie 3-4 Mal im Jahr runtergefahren. Ins Gefängnis. Ins Gefängnis. Mhm. Und ich bin zwar nie mit reingegangen, habe draußen gewartet, weil ich hatte immer meine Zweifel. Und jetzt kommt mein Problem. Sie wird nächsten Monat entlassen. Mhm. Und dann sind sie 10 Jahre rum. Ja. Und ich habe meiner Lebensgefährtin nie gesagt, dass ich sie für das, was sie getan hat, total gehasst habe. Ja, und dann werden dann wohl, ja, ich denke mal, übernächsten Monat werden dann auch wieder Treffen wieder vereinbart werden. Also du hasst oder verachtest diese Frau sehr, sehr. Für ihre Taten? Unbedingt. Unbedingt. Unbedingt. Und darüber hast du so mit deiner Lebensgefährtin, dass du so extrem denkst, was heißt extremer, dass du so denkst, das hast du ihr nie so gesagt? Nein, habe ich nicht. Ich habe sie... Was denkt denn deine Lebensgefährtin über die Taten ihrer Tochter? Sie hat das, ich weiß nicht, sie hat das irgendwie nicht so abgetan. Sie hat einfach nur ihre Tochter geliebt und sie hat sie gar nicht so als Mörderin. Hat sie dich nie gefragt, was denkst du denn darüber, was meine Tochter gemacht hat? Nein, hat sie nicht. Nein. Nein. Nie. Da habt ihr gar nie so über die Taten oft oder offen gesprochen. Sie hat sich ja nie darüber geäußert. Ich habe sie ja runtergefahren. Na ja gut, also zum Beispiel, du fährst sie, wie viele Kilometer waren das? Fast 500. Na siehst du, da ist eine lange Autofahrt. Habt ihr nie über die Taten gesprochen? Nein, sie hat sich nur auf dieses Treffen gefreut. Hat hinterher geweint, wenn sie rausgekommen ist, hat kaum über das gesprochen, was in den diese 4 Stunden Besuchzeiten, was da besprochen wurde. Hatte diese Frau, die Täterin, hatte die erkennbare Vorteile dadurch, dass sie diese Menschen umgebracht hat? Nein, das gab es keine Erbschaft oder kein Geld. Nein, die waren nicht zu sehen. Nein, auch die ganze Polizeibehörde, die das alles aufgearbeitet hat. Nein, das war nie ein Thema. Hältst du es für möglich, dass sie diese Menschen umgebracht hat, obwohl die Menschen gar nicht den Wunsch geäußert hatten, sterben zu wollen? Es waren ja 8 Leute, wo sie es versucht hat. Bei 2 hat es geklappt, bei 6 nicht. Ich weiß es nicht. Ist sie wegen Mordes oder wegen Totschlags? Totschlag. 15 Jahre. So, jetzt kommt sie nächsten Monat raus. Was soll ich jetzt machen? Ich verstehe. Das heißt, sie kommt raus. Du kennst sie ja von ganz früher, ne? Ja, ich habe sie ja 3 Jahre kennengelernt. Genau. War das Verhältnis, wie war das da, das Verhältnis? Nein, sie ist nach Karlsruhe gezogen. Ach so. Ja, wir haben uns nur selten gesehen, aber wenn irgendwas im Busch war, war sie da. Also ein gutes Verhältnis. Also ja, wirklich kein schlechtes. Das muss ich ehrlich sagen. Hat denn deine Freundin sich nicht gewundert, dass du dann kein einziges Mal mehr mit in das Gefängnis reingegangen bist zum Besuch? Ich hab dieses Mädchen gehasst, weil ich habe gesehen, was sie ihrer Mutter zugefügt hat, was sie ihr angetan hat, wie sehr sie gelitten hat, wie viele Tage oder Stunden und Wochen sie geweint hat. Mhm. Das kann ich diesem Menschen nie verzeihen, ehrlich nicht. Ja, das habe ich so jetzt auch schon verstanden. Mhm. Aber trotzdem die Frage, hat deine Lebensgefährtin sich nicht gewundert, da ihr ja nie über diese Sachen gesprochen habt, dass du mal nicht mit zu Besuch reingegangen bist? Nein, das habe ich von vornherein ausgeschlossen. Das war dann auch, da wurde auch nicht drüber gesprochen? Nein, das habe ich von vornherein ausgeschlossen. Herbert, das ist jetzt aber wirklich ein Problem. Jetzt wirst du damit konfrontiert, du wirst auch mit der Frau wahrscheinlich konfrontiert, weil deine Lebensgefährtin natürlich jetzt ein Treffen arrangieren wird oder man wird sich sehen. Ja, natürlich. Lebst du mit deiner Lebensgefährtin in einer Wohnung? Ja, natürlich. Ja, man hätte ja sein können, dass ihr eigene Wohnung noch habt. Nein, wir leben seit 13 Jahren zusammen, also. So, dann wirst du das jetzt nachholen müssen, was du die ganze Zeit während der Haft nicht getan hast. Nämlich du wirst mit deiner Lebensgefährtin darüber sprechen müssen. Anders geht es nicht. Ehrlich? Ja, was willst du sonst machen? Wenn dein Gefühl so ist, wie dein Gefühl ist. Und das scheint mir sehr, sehr tief zu sein, wie du es gerade formuliert hast. Musst du sprechen. Ach, sonst geht nichts. Ja, lass uns überlegen, was sollte sonst sein? Die Alternative ist, dass du das einfach alles so schweigend hinnimmst. Kannst du das? Wenn sie hier reinmarschiert, ich muss so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Genau. Die nicht mit der Hals, so. Die Hand und mehr Hals, nee, kann ich nicht. Ja, das ist das Wort. Das kann ich nicht. Das ist das Wort. Das kann ich nicht. Nein, da musst du sprechen. Dann musst du sprechen. Vielleicht ist das ja auch längst überfällig, dass du mit deiner Lebensgefährtin mal darüber sprichst. Mensch. So viele Jahre über sowas Gravierendes geschwiegen. Ich wusste genau, sie will dahin. Ich habe sie dahin gefahren. Und ich bin dann einfach durch den Ort geschlendert und habe dann nach 4 Stunden sie wieder abgeholt. Hast du denn gefragt, wie war's? Und wurde darüber gesprochen, über den Besuch? Nein, sie saß im Auto und hat geweint. Also jedes Mal? Ja. All die Jahre, jedes Mal? Jedes Mal. Das heißt, du hast diese Frau einmal wegen ihrer Taten und einmal auch, weil sie das ihrer Mutter, also deiner Freundin, angetan hat. Ja, deswegen hasse ich sie. Und ich kann nicht dafür, ich hasse sie wirklich. Ich bin altmodisch, ich bin 62. Tut mir leid. Mhm. Mhm. Da kann man sowas noch, aber naja. Mhm. Aber jetzt muss ich weiter gucken. Sie kommt in 4 Wochen raus. Ja. Hast du denn den Eindruck, ihr redet ja gar nicht, aber hast du den Eindruck, dass deine Lebensgefährtin sich jetzt freut, dass sie kommt? Sie kann es nicht erwarten. Sie kann es nicht erwarten. Ja. Und soll diese Tochter dann auch in eure Gegend ziehen? Nein, ihr Mann wohnt ja auch da unten, hat auch seine Arbeit da unten. Die haben eben wegen dieser Entlassung haben sie auch jetzt eine andere Wohnung. Achso, der Mann ist ihr erhalten geblieben, trotz der langen Haft. Hat das 10 Jahre ausgehalten. Oh. Unglaublich, ja. Ich sag dir, Herbert, wenn ich mich in dich hineinversetze, könnte ich nicht mit meiner Freundin oder meiner Frau, meiner Lebensgefährtin leben, ohne so etwas, so was Schwerwiegendes besprochen zu haben. Könnte ich nicht. Ich halte es auch nicht für gesund und klug für eure Beziehung. Ich weiß, du läufst große Gefahr, wenn du deine Gefühle äußerst, dass, ich weiß, mir ist das völlig klar. Mir ist das völlig klar. Aber ganz genau. Ja, ist mir klar. Aber ich sehe keine Lösung. Ich auch nicht. Deswegen habe ich bei dir angerufen. Ich gucke deine Sendung so oft und Ich hatte eigentlich nie ein Problem, aber mit diesem Problem werde ich alleine nicht fertig. Mhm. Ich habe versucht, mit den Verwandten von ihr, also von meiner Lebensgefährtin zu sprechen. Mhm. Die stimmen mir alle zu. Die stimmen dir zu? Ja. Mhm. Sprechen die Verwandten auch nicht mit deiner Lebensgefährtin darüber? Nee, keiner. Ist Tabuthema? Ja, absolutes Tabu. So, dann ist es jetzt Zeit, das zu brechen. Selbst der Bruder möchte mit diesem Mädchen nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ah, das ist eine Katastrophe. Ich sitze da genau in der Mitte drin. Was mit den Verwandten und so weiter los ist, ja gut. Damit, mit diesen Leuten lebe ich nicht von morgens bis abends zusammen. Ist mir völlig klar. Du sitzt mitten drin. Du bist deine Frau, mit der du zusammenlebst. Ja. Und, ja, ist mir völlig klar. Weißt du eigentlich etwas, ob dieses Mädchen, die ja nun auch schon eine Frau ist, ob die ihre Taten bereut hat? Nee. Weißt du es nicht oder bereut sie nicht? Sie hat sich auch nie dazu geäußert. Mhm. Ihr Bruder hat zu ihr gesagt, erkläre es mir. Mhm. Und das hat sie nie getan. Mhm. Und seitdem hat ihr Bruder mit ihr nichts mehr zu tun. Mhm. Also alle haben klare Gefühle, ne? Der Frau gegenüber. Ablehnende Gefühle. Ja. Mhm. Ja. Aber ich lebe mit der Mutter zusammen. Und Muttergefühle sind ja was ganz anderes. Natürlich. Mütter stehen auch noch zu ihren Kindern, wenn sie die allerschlimmsten Sachen gemacht haben. Ja, und jetzt kommt das Kind raus und ich muss vor der Mutter stehen. Und also das ist echt, da weiß ich nicht, wie ich da reagieren soll. Nicht reagieren, nicht empfinden soll. Ja. Aber ich weiß keine andere Lösung als das Gespräch. Ja. Also es führt da nicht so drumherum. Du kannst nicht mit so einem riesen Ding zwischen euch beiden leben. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt. Ich finde schon wahnsinnig, dass ihr all die Jahre darüber nicht geredet habt. Vielleicht wäre es besser gewesen, es früher zu machen. Ich liebe meine Lebensgefährtin und darum habe ich das alles auch so ertragen und habe das auch alles so mitgemacht. Mhm. Aber jetzt weiß ich, die kommt in 4 Wochen raus und dann habe ich alles, was ich die ganzen 10 Jahre nicht gemacht habe, habe ich auf einmal vor der Brust. Genau so ist es. Ja. Oh Gott. So, lieber Herbert, ich kann dir nichts mehr sagen. Also ich kann dir nur sagen, dass ich es gut fände und erst, dass ich es machen würde. Dann wünsche ich... Aber ich bin ja mal froh, mit dir gesprochen zu haben. Wünsche ich trotz aller großen Probleme dir natürlich von Herzen viel Glück. Ja, danke schön. Alles Gute, Herr. Außerdem finde ich deine Sendung nämlich toll. Dankeschön, sehr nett von dir. Okay, schönen Abend. Tschüss, dankeschön, tschüss. 0800 220 50 unsere Telefonnummer. Unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Petra ist hier. Petra ist 50 Jahre. Guten Morgen. Hallo, Guten Petra. Guten Morgen. Hallo, so. Petra. Ja, hallo. Ja, ich höre dich. Hallo, Petra, um was geht's? Ja, ich bin ein bisschen nervös. Leg mal einfach los. Ja, es geht darum, ich bin jetzt 25 Jahre verheiratet und naja, mein Mann sagte mir, dass er mich noch nie geliebt hatte oder mich nicht mehr liebt. Wann hat er das gesagt? Ja, vor 4-5 Monaten. Vor 4-5 Monaten? Ja. Dass er dich noch nie geliebt hat? Ja. Und, ja, also dass er dich noch nie geliebt hat, das beinhaltet ja, dass er dich jetzt auch nicht liebt. Mhm. Wie kann das, dass er das gesagt hat? Ja, durch einen Streit, weil er sich damals in meine Schwester verliebt hat. Damals vor vielen Jahren, vor 25 Jahren. Ja. Da hätte er lieber die Schwester genommen als dich. Ja. Glaubst du, dass das eine wahre Aussage war oder war das so im Streit? Im Streit sagt man schon mal was, um anderen zu kränken, so dahingesagt. Nein, nein, das ist schon eine wahre. Das ist... Ja, und ich komme nicht darüber hinweg. Dergleichen hatte er vor in den 20, 25 Jahren nie gesagt zu dir? Nein, nein. Wie waren denn diese 25 Jahre? Schön. Schön? Ja. Also für mich waren sie wirklich sehr schön. Aber du meinst für ihn nicht? Mhm. Er kann gut spielen. Das heißt, er hat dir 25 Jahre was vorgespielt? Ja, er hat mich ja verarscht. Habt ihr Kinder? Ja, 3 Stück. 3 Kinder? Ja. Wie alt sind die jetzt? Ja, 25, 21 und 26. Hast du denen das schon erzählt? Ja. Ja? Und wie haben die darauf reagiert? Ja, die haben gesagt, Mama, versuch es. Was sollst du versuchen? Mit ihm noch zusammen zu bleiben. Waren die nicht entsetzt, als sie das gehört haben? Doch, das schon, das waren sie. Ich stelle mir gerade vor, was dir alles durch den Kopf gegangen ist. Ja. 25 Jahre hat der mich nicht geliebt. Ja, und dann sagt er wieder, doch, er liebt mich, dann liebt er mich wieder nicht, dann liebt er mich wieder nicht. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie war denn das so früher, als ihr auch noch jünger wart, so in erotischen, zärtlichen Situationen oder sexuellen Situationen? War sehr schön. War sehr schön? Ja. Das heißt, du hast es so aufgefasst, als wäre er zärtlich und innig zu dir? Ja. Glaubst du es denn, dass das auch wirklich von Herzen war? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Denn wenn man glaubhaft so einen Satz jetzt hört, ich habe dich nie geliebt, kann man ja denken, dass das auch alles nur irgendwie gespielt war. Mhm. Ja. Er hat das im Streit gesagt. Ja. Und hast du ihn in der ruhigen Minute nochmal hinterher darauf angesprochen? Ja. Und was hat er gesagt? Dass es so ist. Dass es so ist? Ja. Also nochmal einen Stich, ein Dolch ins Herz gekriegt. Ja. Und dann wieder nach ein paar Tagen sagte er dann wieder, doch, ich liebe dich. Das glaubst du ihm aber nicht. Mhm. Was sagt man oder wie reagiert man denn, wenn man sowas gesagt bekommt nach 25 Jahren? Ja, ich sag dann immer, na ja, ja, wie kann man das einmal so, einmal so? Nee, in dem Moment, als er es zu dir ins Gesicht gesagt hat, was hast du denn da gemacht? Ich war geschockt. Und sprachlos? Ja. Hm. Und jetzt, wie ist so die Stimmung zwischen euch beiden? Eigentlich wieder gut, aber... ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Was war denn das damals mit der Schwester? Er war in deine Schwester verknallt. Ja. Und die Schwester in ihn auch? Nein. Nee. Nein, nein, nein. Hast du das damals auch schon mitbekommen? So früh? Nein, bis sie zu mir sagte, also meine Schwester sagte, hör mal, dein Mann hat gesagt, ich weiß auch nicht, wie es war. Aus irgendeinem Grund hat er gesagt, dann hättest du mich ja haben können, aber du wolltest mich ja nicht. Wie lange wart ihr da schon verheiratet? Über 10 Jahre. Da hat er das gesagt? Ja. Ich meine, da hat es ja auch schon, als du das erfahren hast, muss das ja auch schon schlimm gewesen sein für dich. Ja, ja, klar. Hast du ihn dann darauf angesprochen? Ja, habe ich. Und was hat er da gesagt? Ja, er hat gesagt, dass es stimmt. Das tut weh. Ja. Und nun? Ja. Was jetzt? Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ob ich gehen soll, ob ich ihn verlassen soll oder... ich weiß es nicht. Deine Kinder sagen, du sollst bei ihm bleiben? Ja. Warum sagen die das? Weil die meinen, wir gehören zusammen. Nehmen die das nicht ernst, was er sagt? Mhm. Gar nicht. Warum nehmen die das nicht ernst? Ich weiß es auch nicht. Oder vielleicht, weil sie einfach eine heile Familie haben wollen? Oder so, ja. Kann auch sein. Hast du schon viel geweint? Ja, sehr viel. Hm. Ich habe ihn ja auch mal gefragt, was er für mich empfindet. Und da hat er gesagt, ich weiß es nicht. Er hat nicht mehr sowas gesagt wie tiefe Freundschaft oder sowas. Nicht mehr, nicht mehr das. Nein. Aber ihr habt in diesen 25 Jahren nicht viel gestritten. Nein, kaum. Es lief so ganz gut. Ja. Was darum, ich komme nicht, also ich stehe mit den Gedanken auf und gehe auch damit schlafen. Ne? Ja, nein, aber Peter, na klar. Ja, na sicher, das ist ja ein Urteil über dein Leben, was er da gesprochen hat. Ja. Das ist ja 25 Jahre, das ist der wichtigste Teil deines Lebens. Deine Kinder sind geboren in der Zeit. Und ich liebe ihn sehr und jeden Tag mehr. Trotz dessen, was er jetzt gesagt hat. Ja. Die Verletzung hat die Liebe nicht etwas einreißen lassen? Mm-mm. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich abhängig von diesem Mann oder ich weiß es nicht. Mhm. Also ich kann mir nicht ein Leben ohne ihn vorstellen. Aber du hast trotzdem schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht zu gehen. Ja. Ich mache das ja ganz oft, wenn ihr mich hier anruft und ihr mir eure Geschichten erzählt, so wie du jetzt auch, Petra, ja, dass ich mich dann versuche, so in die Person hineinzudenken. Wenn ich jetzt du wäre und mir das mein Mann gesagt hätte, ja, da würde erstmal eine Welt zusammenbrechen. Das ist ja bei dir auch schon passiert. Ja, ja. Und dann, wie du gerade auch schon gesagt hast, du denkst morgens dran, du denkst abends dran. Ja. Ich könnte das nicht mehr aus dem Kopf herauskriegen. Und ich würde, wenn ich ihn anschaue, würde ich immer diesen Satz hören. Aber das tue ich auch. Ich sage es jetzt mal so vorsichtig. Ich glaube, also ich versuche mich hineinzuversetzen, dass du 25 Jahre mit ihm zusammen warst und eine gute Zeit gehabt hast. Da kann man nicht so schnell und radikal urteilen. Mhm. Aber ich glaube, dass ich nie wieder entspannt mit diesem Menschen zusammen sein könnte. Weil ich immer das denken würde. Das stimmt. Wenn der hat gesagt, dass er mich nie geliebt hat, obwohl ich 25 Jahre mit dem zusammen war. Und der sagt, er weiß nicht einmal, was er für mich empfindet. Das wäre für mich ganz, ganz, ganz schlimm, muss ich dir sagen. Ist es auch für mich sehr, sehr schlimm. Warum ist er dann nicht gegangen, wenn er dich nicht liebt? Das habe ich ihn auch gefragt. Er wusste es nicht, ich weiß es nicht, sagte er. Es hat sich einfach alles irgendwie so ergeben. Ja. Und alles ist dann irgendwie so weitergelaufen. Mhm. Vielleicht aus Bequemlichkeit. Kann auch sein. Würde es dir helfen, mit ihm zu einer Eheberatung zu gehen? Das habe ich ihn schon mal gefragt. Er hat gesagt, nein, er möchte es nicht, weil das würde nur mir und ihm was angehen. Ach so. Der Herr hat Angst vor der Wahrheit. Kann sein. Ja, ja, weil da werden klare Fragen gestellt. Mhm. Ach, Petra. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich sagen, so ein Mann große Schmerzen, das war es, oder? Ich glaube einfach, ich sag das jetzt mal so, ich glaube, egal was jetzt passiert, da müsste jetzt fast ein Wunder geschehen, dass du keine entspannte und schöne Zeit mehr mit diesem Mann verbringen kannst. Das ist so ein hartes Urteil. Gibt es ein härteres Urteil in einer Ehe, in einer Beziehung? Nein. Nein, es gibt nichts Härteres. Und wenn dieses glaubhaft ausgesprochen wurde, und das hast du jetzt mir glaubhaft versichert, dass das so ist, wie will man denn das rückgängig machen und wie will man mit diesem Urteil weiter eine Zukunft gestalten? Kannst du mit dem entspannt in Urlaub fahren jetzt? Nee. Kannst du mit dem entspannt Weihnachten feiern, Geburtstag feiern? Nee. Es ist alles blockiert dadurch. Es liegt ein ganz großer Schatten darauf. Ja, ich weiß. Ich könnte es nicht, Petra. Ich könnte es nicht, aber du musst es ja natürlich jetzt für dich lange genau noch überlegen und abwägen. Ich könnte es nicht. Es wäre eine irreparable Verletzung. Ja. Eine schockierende, irreparable Verletzung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt höre ich gerade die Musik. Ja, ich auch. Jetzt wird dich nochmal meine Psychologin anrufen, mal sehen, was die meint. Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Mhm, alles klar. Könnte natürlich sein, wenn du jetzt meiner Meinung gemäß dich verhältst, dass dein ganzes Leben neu aufgerollt wird. Ja. Du legst auf und Christina ruft dich gleich an. Das ist meine Psychologin. Dankeschön auch. Alles, alles Gute, alles Liebe, Petra. Dankeschön, Domi. Sehr gern. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Henrik Hage. Morgen sind wir wieder da mit einer freien, auch wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Und gerne könnt ihr ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.